Teil 3, der Kampf um einen geschichtlichen Kern in den Evangelien. Einführung. Zum Verständnis der Anlage und Struktur der folgenden Kapitel ist vorweg ein Hinweis auf die Besonderheiten des in diesem Teile abzuhandelnden Hauptthemas wünschenswert. Wir werden uns nicht mehr wie bisher mit den ersten Christen insgesamt beschäftigen, sondern unsere Aufmerksamkeit richtet sich von jetzt an auf einen bestimmten Kreis in der Urchristenheit, nämlich auf die angeblichen Verfasser von schriftlichen Aufzeichnungen über die Tradition von Jesus und seinen Jüngern, also auf die sogenannten Evangelisten. Das schriftstellerische Hauptwerk dieser urchristlichen Autoren, die vier Evangelien, bietet einer kritischen Begutachtung Rätsel über Rätsel, um deren Lösung Generationen von Theologen vergeblich gerungen haben. Es geht hierbei nicht um den dogmatischen Inhalt jener Schriften, sondern um formale Dinge, um die historische Seite ihrer Existenz. Es geht um Beantwortung der Fragen: Wann sind die Evangelien entstanden? Wer hat sie geschrieben? Und wie verfuhren die Verfasser bei der Komposition ihrer Schriften? Die Hauptschwierigkeit dieses Fragenkomplexes wird fühlbar, sobald man die überaus merkwürdige schriftstellerische Arbeitsweise der Evangelienverfasser näher ins Auge fasst. Welche unendliche Mühe ist seit 2 Jahrhunderten darauf verwendet worden, die befremdende Arbeitsmethode jener Autoren wirklich begreiflich zu machen? Keinem Kritiker ist es bis heute gelungen, eine befriedigende Erklärung zu finden. In dieser Abhandlung begeben wir uns nun daran zu zeigen, dass und warum es in der Tat unmöglich ist, das rätselhafte Kompositionsverfahren der Evangelisten auf vernünftige Weise zu erklären, solange man in der stillschweigenden Voraussetzung festhält, die Verfasser der Evangelienschriften seien Männer aus dem 1. bzw. dem 2. Jahrhundert. Bei unserer Kritik der historischen Evangelienrätsel werden wir wie immer die absolute Methode handhaben, und zwar soll und muss diesmal die urchristliche Psychologie der schriftstellenden Evangelisten unter die Lupe genommen werden. Alle formalen Rätsel der Evangelienexistenz sind im Grunde psychologischer Natur und sie können nur gelöst werden, indem man systematisch Evangelienpsychologie betreibt. Doch nicht nur die Psychologie der Evangelienverfasser interessiert uns, ebenso stark werden wir von der psychologischen Situation der modernen Evangelienkritiker beeindruckt. Vom 5. Kapitel an steht das Haupt- und Lieblingsthema der Evangelienkritik der letzten Jahrzehnte zur Debatte: das Problem des Schichtenaufbaues im Markus-Evangelium. Der große Eifer, mit dem besonders liberale Theologen, aber auch Nicht-Theologen nach Schichten im ersten Evangelium suchen, ist verständlich. Ergibt sich nämlich, dass man die Schichten mit den Gemeindelegenden säuberlich aus der Gesamtmasse herauspräparieren kann, so bleibt ganz von selbst der sehnlichst erwünschte historische Kern der wirklichen Geschichte Jesu übrig. Es ist ungemein interessant zu beobachten, wie die modernen Quellensucher und Schichtenscheider bei ihrer Arbeit zu Werke gehen. An mehreren Lehrbeispielen werden wir also untersuchen, sowohl was ihre kritische Methode als auch die damit gewonnenen Ergebnisse wert sind. Wie wird dieser literarische Kampf um einen geschichtlichen Jesus enden? Überleitung: die synoptische Frage und ihre bisherigen Lösungen. Bekanntlich lautet die Generalthese, wie sie in den Teilen 1 und 2 des vorliegenden Werkes verkündet worden ist, wie folgt: Die Geschichte des Urchristentums, eingeschlossen die Geschichte des angeblichen Stifters der christlichen Religion, ist das dichterische Resultat einer mittelalterlichen Fälschungsaktion. Bereits in den ersten 2 Heften habe ich eine lange, stattliche Reihe handfester Gründe für die Richtigkeit meiner Generalthese anführen können. Die Beweisreserve ist mit dem Dargebotenen in den ersten beiden Heften noch lange nicht erschöpft. So leite ich denn mit dem vorliegenden 3. Teil an einem bisher noch stillen Abschnitt der urchristlichen Front eine neue Offensive ein. Das neue Problem als solches brauche ich diesmal nicht erst selbst zu entdecken und ans Licht zu ziehen. Es ist seit etwa 2 Jahrhunderten in der theologischen Welt bestens bekannt. Wie ein riesiges Fragezeichen schwebt seit jener Zeit dies Problem über den Gefilden der neutestamentlichen Kritik. Um welches Problem handelt es sich denn? Gemeint ist das synoptische Problem. Synopsis heißt Zusammenschau, und in unserem Falle ist an eine Zusammenschau bezüglich der Evangelisten gedacht, wobei jedoch das vierte, das Johannesevangelium, ausscheidet. Vergleicht man nämlich die 4 Evangelien im Wortlaut und der Anordnung ihres Inhaltes miteinander, so ergibt sich als Befund, dass einerseits das Johannesevangelium den 3 anderen Evangelien schroff gegenübersteht, während andererseits die 3 ersten Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, untereinander merkwürdige Übereinstimmungen aufweisen, derart, dass man hier mit Berechtigung von einer sehr engen Verwandtschaft sprechen und tatsächlich mit einigem guten Willen die Berichte der 3 Evangelien zu einer, allerdings recht gekünstelten Synopse zusammenordnen kann. Solche Synopsen, sowohl im griechischen Text als auch in deutscher Übersetzung, sind nicht selten. Ich erwähne hier nur die bekannte griechische von Huck Lietzmann, die 1936 in 9. Auflage erschien.